Zum 25. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, zum 5. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und zum 99. Geburtstag der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk gab der schwedische Verlag Stockholm Berlingby das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un: Die ganze Partei, die ganze Armee und das ganze Volk entfaltet energisch den Kampf für die Wiederherstellung der Wälder und macht aus den Bergen des Vaterlandes üppige Wälder in Broschüre heraus. Jüngst fand in Stockholm eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes statt.